Das Dilemma der Manager. Soll ich die Kontrolle aufgeben? Vor ein paar Jahren führte ich ein Interview mit dem Leiter eines Unternehmens, der gerade den renommierten Malcolm Baldrige National Quality Award bekommen hatte. Ich fragte ihn, was war die schwierigste Herausforderung für Sie als CEO, um in Ihrem Unternehmen dieses Qualitätsniveau zu erreichen? Er lächelte und die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Die Kontrolle aufzugeben. Befähigung wird immer eine Plattitüde sein und zu Zynismus Anlass geben, wenn sie nicht im Vorbild sein, in der gemeinsamen Visionsentwicklung und in der Koordination verwurzelt ist. Die vier Rollen effektiver Führung befreien die Manager aus einem großen Dilemma. Zwischen der Kontrolle und der Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, festzustecken. Wenn man wirklich die Bedingungen für eine Befähigung etabliert, geht die Kontrolle nicht verloren. Sie wird schlicht in Selbstkontrolle transformiert. Zu Selbstkontrolle kommt es allerdings nicht, wenn man die Leute einfach im Namen der Befähigung aufgibt. Sie entsteht nur, wenn alle ein gemeinsam verstandenes Ende im Sinn haben, mit von allen akzeptierten Richtlinien und die Strukturen und Systeme diesen Prozess unterstützen. Außerdem muss jeder als ganze Person in einem ganzen Job eingesetzt werden. Jene, denen es an der erforderlichen Kompetenz mangelt, um ganz mit mehr Freiheit betraut zu werden, müssen Trainings und Coachings bekommen. Konsistente Leistungen bringen immer mehr Vertrauen und Spielraum bei den Methoden ein. Die Leute werden für die Ergebnisse verantwortlich und haben im Rahmen der Richtlinien die Freiheit, diese Ergebnisse so zu erreichen, dass sie dabei ihre einzigartigen Talente nutzen können. Das nenne ich Autonomie unter Anleitung. Die Rolle der Manager verschiebt sich dann von der Kontrolle zur Ermöglichung. Sie erstellen mit den Leuten eine Co-Mission, räumen ihnen Hindernisse aus dem Weg und werden eine Quelle der Hilfe und Unterstützung. Das ist eine wirklich signifikante Veränderung. Als wir an früherer Stelle von der Führungskraft, vom Trimruder-Typ sprachen, der von einer Vision, von Disziplin und Leidenschaft erfüllt ist und sich von seinem Gewissen leiten lässt, war von Selbstbefähigung die Rede. Jetzt, im größeren Kontext, sehen wir uns an, wie man eine offizielle, institutionalisierte, formalisierte Philosophie der Befähigung erzeugen kann. Im Idealfall würde man eine Befähigung der Person und des Unternehmens anstreben, sodass der Einzelne nicht gegen hemmende Kräfte im Unternehmen ankämpfen muss.